Und Sie, Herr von Pückler? Als ein pflichtschuldiger Reisender, ein Opfer meines Handwerks, mache ich eine Entdeckungsreise. Ein Akt meines Lebens, der so anmutig für mich im fantastischen Orient spielte. Monsieur Delacroix. Die Farbigkeit des Schattens. Und im Übrigen hat für mich der Orient die Stelle Roms eingenommen. Wenn die Malschulen darauf bestehen, den Säuglingen der Muse stets die Familie des Priamos und des Atreus als Themen vorzuschlagen, so bin ich überzeugt, dass es für Sie vorteilhafter wäre, als Schiffsjungen auf dem ersten besten Schiff ins Berberland geschickt zu werden, als fürderhin die klassische Erde Roms zu besuchen. Rom ist nicht mehr Rom. Monsieur Chateaubriand, Sie sind ja im Jahre 1806 auf Napoleons Spur durch Ägypten und Palästina gereist. Was haben Sie erwartet? Bonaparte war der letzte Kreuzfahrer und ich bin wiederum der letzte Franzose, der sein Land verließ, um das Heilige Land mit den Ideen, den Zielen und den Gefühlen eines früheren Pilgers zu bereisen. Ein Einwurf von Edward W. Said. Herr Said, Sie sind Literaturwissenschaftler unserer Tage. Sie sind Palästinenser und wir verdanken Ihnen ein grundlegendes Werk über den Orientalismus. Bitte. Chateaubriands viele hundert Seiten legen so sehr Zeugnis ab für seinen Ausspruch »Je parle éternellement de moi«, also ich spreche fortwährend von mir, dass Dandal ebenfalls ein keineswegs sich selbst verleugnender Autor, Chateaubriands Versagen, ein vernünftiger Reisender zu sein, zu Recht als das Ergebnis eines stinkenden Egoismus beurteilen konnte. Monsieur Chateaubriand, wie denken Sie über die Orientalen? Sie wissen nichts über die Freiheit, haben keinen Anstand. Gewalt ist ihr Gott. Wenn Sie für lange Zeit allein sind, ohne Eroberer zu sehen, die himmlische Gerechtigkeit versprechen, benehmen Sie sich wie Soldaten ohne Führung, Bürger ohne Gesetzgeber oder eine Familie ohne Vater. Und für Sie, Monsieur Lamartine, was bedeutete der Orient für Sie? Die Reise in den Orient war wie ein großes Theaterereignis meines inneren Lebens. Im Übrigen, der Orient, das sind Nationen ohne Land, ohne Patrie, ohne Rechte, Gesetze oder Sicherheit, die gespannt auf Schutz warten. Sagen Sie es doch direkt, auf europäische Besatzung. Für mich ist Ägypten jenes mütterliche Zentrum, mysteriös und erreichbar zugleich, von dem sich alle Weisheit ableitet. Ich muss mir die ganze Natur, fremde Frauen aneignen, Erinnerung sie besessen zu haben. Die Träume und der Wahn, das Begehren des Orients. Monsieur Flaubert, das Begehren war ja auch Ihr Thema. Wollen Sie Ihren Kollegen Gérard de Nerval ergänzen? Ob der Orient das Bild erfüllt, das ich mir von ihm gemacht habe? Ja, er tut es. Und mehr als das, er reicht über den kleinen Begriff hinaus, den ich von ihm hatte. Tatsachen haben Annahmen ersetzt. So vorzüglich, dass es mir oft so geht, als fände ich plötzlich alte, vergessene Träume. Ein Beispiel, bitte. Die Negerinnen im Viertel der Freudenmädchen trugen himmelblaue Kleider. Andere waren in Gelb, in Weiß, in Rot. Weite Gewänder, die in dem heißen Wind flatterten. Dazu Gerüche von Gewürzen und auf ihren entblößten Brüsten lange Halsketten aus Goldpiastern, die wie Karren klapperten, wenn sie sich bewegen. Ihre weißen Zähne leuchten unter ihren schwarz-roten Lippen. Ihre Zinnaugen kreisen wie rollende Räder. Nun, ich habe widerstanden. Ausdrücklich, aus Vorsatz, um die Melancholie dieses Bildes zu bewahren und zu erreichen, dass es noch tiefer in mir erhalten bleibt. Mademoiselle Isabelle Eberhardt. Ich, der das friedliche Glück in einer Stadt Europas oder des Till nie genügen wird, habe in einer Stunde der Eingebung den gewagten, für mich realisierbaren Plan gefasst, mich in der Wüste niederzulassen und dort zugleich den Frieden und das Abenteuer zu suchen. Zwei Dinge, die bei meiner seltsamen Natur durchaus vereinbar sind. Mr. Paul Bowles. Wir brachen nach Tanga auf, weil Gertrude Stein und Alice B. Toglas es uns empfohlen hatten. Das Ergebnis dieser Laune war eine völlige Änderung meines Lebens. Wenn Marokko damals schon so gewesen wäre wie heute, wäre ich abgereist und wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen. 1931 jedoch war Marokko noch die unerschöpfliche Quelle der fantastischsten Spektakel, die man sich vorstellen konnte. Die Fülle und die Vielfalt der Eindrücke war überwältigend. Ich hatte das Gefühl, dass ich niemals genug Zeit haben würde, um all diese Phänomene zu studieren und den Schlüssel zu ihrem Verständnis zu finden.